und wie wohl viel falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten herzu 10 falsche Zeugen und sprachen: Wer hat gesagt, der Sarge hat den Tempel abgesagt? Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts zu dem, dass diese wider dich zeugen?